Nummer 2. Wo bleibst du denn? Ich warte schon seit 20 Minuten auf dich. Entschuldige, ich stehe im Stau. Bin in 10 Minuten da. Bis gleich. Bis gleich. Wo bleibst du denn? Ich warte schon seit 20 Minuten auf dich. Entschuldige, ich stehe im Stau. Bin in 10 Minuten da. Bis gleich. Bis gleich.